Mach die lieben Augen zu, so ist richtig Liebling du. Jetzt ein bisschen näher, ja, so geht's schon ihr. Ach, ich könnt vor Angst vergehen, sag mir, was wird jetzt geschehen? Mit geschlossenen Augen wirst du das gleich sehen. Bist du glücklich, Schatz, sag es mir. Sag's mit einem Satz, rat ich dir. Denn es gibt, wenn man liebt, nur drei Worte. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Bist du glücklich, Schatz, sag es schlicht. Einen längeren Satz gibt es nicht. Aber sag es nicht ihm und nicht dir. Bist du glücklich, Schatz, sag es mir. Ich möchte um keinen Preis, das ist die Familie weiß, weil gleich alles schwer wird, wenn man familiär wird. Aber was man heimlich tut, merkt ja keiner, das ist gut. Und nach Heimlichkeiten ist mir grad zumut. Bist du glücklich, Schatz, sag es mir. Sag's mit einem Satz, rat ich dir. Denn es gibt, wenn man liebt, nur drei Worte. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.